Nacht ein. Herzen sind schwarz, weil Soldaten in der Schlacht fallen. Schwarzschmille und der neue Givenchy duft im Hals zu fahren, wie mit der Angst zu fahren. Baller bei Bahn, Designer kam auf Schlag, Stocker weg, Homie zeigt in der Kleine wie ein Bau. Da schmeckt der Beamte am Boden, auch wenn er du mit dem Schwarzstock ist. Keine Gnade wie der blutige Pfad Gottes, denn ich geh über Leichen wie der Dreckstand. Marlboro Rot und die Herzen sind Pechschwarz. All die Preise und den Wort, Capricorn, noch ein weiterer Rekord. Summer Brunch, wir sind dafür gebaut. Und wir knacken den Tresor, wenn ich nicht wie nicht sofort. All die Preise und den Wort, Capricorn, noch ein weiterer Rekord. Summer Brunch, wir sind dafür gebaut. Und wir knacken den Tresor, wenn ich nicht wie nicht sofort. Bra, ich fahr mit Wumme auf dem Spielplatz, mit Dukus und Zinkers, Mardellis und Chipsarts, Bratans vom Balkan, Berlin, Pink Panther. Ein Berliner fick 300 von Sparta. Am Schiebehass, am Schiebedach. Alt zwei mit Knastzäune, trotzdem hab ich dir gelacht. Zwei Schüsse fallen durch die Decke, kommen runter Tropfen. Alle unsere Feinde werden unterbrochen. Berlin lebt, der Bratan ist besiedelt. Weil ich schieße in dein Kopf ist die Kardine. Auftragskiller, russische Bandite. Ex-SSR, russische Marine. Das ist Berlin, hier kann alles passieren. Ich komm mit Samra und will alles rasieren. Leute spielen Eier, wollen bei Kapi probieren und sie kapitulieren. Brrra, all die Preise und den Wort. Kapi kommt, noch ein weiterer Rekord. Samra Brunch, glaub wir sind dafür gebaut. Und wir knacken den Tresor, wenn ich nicht wie nicht gewohnt. Alle nacheinander, wir haben euch gefickt. Berlin lebt.